ist. Ich verkauf 100.000 Platten, hab 100.000 Euro, 100.000 Euro für meine eigene Show. Und ich schaff das und ich pack das. Und ich mach Tausende von Platten, plan für Tausende von Acts. 10.000 Euro für nen Beat sind für mich perfekt. Und ich schaff das und ich pack das. Ich bin wieder mal zurück in der Gesangskabine. Gott verdammt, ich hab ja gar keine Gesangskabine. Ich war ja niemals da, also war ich auch nie weg. Deshalb bin ich nicht zurück, was erzähl ich für ein Dreck? Doch ich bin krasser drauf als jemand zuvor. Ich verfolge dich und du bekommst mich nicht aus deinem Ohr. Ich bin so krass drauf wie eigentlich sonst keiner. Das liegt daran, dass ich seit 2 Jahren nicht mehr high war. Ich trinke nur Kaffee und ich brauche keine harten Drogen. Ich glaub, das hilft mir bei dem weiten Weg nach oben. Ich bin bei LSD und zähle meine Scheine, weil das hier ist kein Gespinst, das ist hier die Wirklichkeit. 100.000 Platten, hab 100.000 Euro, 100.000 Euro für meine eigene Show. Und ich schaff das und ich pack das. Und ich mach Tausende von Platten, dann für Tausende von Acts. 10.000 Euro für den Beat sind für mich perfekt. Und ich schaff das und ich pack das. Ich will noch höher, schneller, bis es nicht mehr weitergeht. Ich will ganz nach oben, ich will wissen, wie man frei erlebt. Ich will ein Teil sein von der Creme de la Creme. Und ich will alle reichen Probleme verstehen. Ich will ein weißes Auto, das nur schwarze Felgen haben. Ich will ein Haus am See und jede Woche Skaten machen. Ich will nie wieder im Jobcenter meine Zeit verbringen. Ich will nie wieder hoch und runter, sondern Highlighter. Es kann gut sein, dass ich übertreibe, no. Doch ich fühle mich wohl in meiner Stretch-Limo. Es ist ein Unterschied, ob man von seinen Träumen spricht oder man redet abgehoben mit den Leuten nicht. 100.000 Platten, hab 100.000 Euro, 100.000 Euro für meine eigene Show. Und ich schaff es und ich pack es. Und ich mach Tausende von Platten, dann für Tausende von Acts. 10.000 Euro für den Beat sind für mich perfekt. Und ich schaff es. Oh, und ich pack das. Könnt ihr mich hören da draußen? Was geht ab? Was geht ab? Versteht ihr nicht, was ich meine? Dann zieht ab. Dann zieht ab. Ich hab meinen Spaß haben, ob mit oder ohne Kohle. Eine Cola kann ich mir kaufen, ohne große Kohle. Und ja, das reicht mir aus, Hauptsache Musik machen. Hauptsache den Leuten Freude schenken, dass sie zum Beat tanzen. Wenn ich's mir recht überlege, will ich eigentlich mehr. Scheißegal, nennt mich Prollo, so wie Flair. 100.000 Platten, hab 100.000 Euro. Für meine eigene Show. Und ich schaff es und ich pack es. Und ich mach Tausende von Platten, dann für Tausende von Acts. 10.000 Euro für den Beat sind für mich perfekt. Und ich schaff es und ich pack es. Ich verkauf 100.000 Platten, hab 100.000 Euro. 100.000 Euro für meine eigene Show. Und ich schaff es und ich pack es. Ich weiß ganz genau, ich schaff es und ich pack das.